Ein idealer Gatte. Schauspiel von Oscar Wilde. Für den Funk bearbeitet von Werner Illing. Regie Claire Schimmel. Guten Abend, mein Lieber. Gehen Sie nachher noch zur Hadlocks, Olivia? Ich werde wohl müssen. Und Sie? Ich auch. Es ist schrecklich langweilig bei Ihnen. Ja, wirklich. Ich weiß nie, warum ich eigentlich hingehe. Ich weiß überhaupt nie, warum ich irgendwo hingehe. Ich eigentlich auch nicht. Die gute Gertrude Chilton sagt mir immer, ich soll mir ein ernstes Ziel im Leben suchen. So komme ich denn hierher, um eins zu finden. Ich sehe aber niemanden, den man als ernstes Ziel bezeichnen könnte. Mein Tischer hat die ganze Zeit von seiner Frau gesprochen. Wie dumm von ihm. Und Ihr Tischer? Wovon hat der gesprochen? Über mich. Und das hat Sie interessiert? Nicht im Mindesten. Wir sind eben Märtyrerinnen, liebe Margret. Und wie gut uns das kleidet, Olivia. Oh. Lord Caversham. Guten Abend, Lady Chilton. Guten Abend, mein lieber Lord Caversham. Ist mein Taugenichts von Sohn schon da? Warum nennen Sie Lord Goring einen Taugenichts? Weil er ein nichtsnutziges Leben führt. Wie können Sie nur so etwas sagen, Lord Caversham? Er reitet jeden Morgen um 10 Uhr spazieren, besucht dreimal in der Woche die Oper, zieht sich wenigstens fünfmal am Tage um und ist jeden Abend außer dem Hause. Und das nennen Sie ein nichtsnutziges Leben führen? Sie sind eine sehr reizvolle junge Dame, Miss Mabel. Wie nett von Ihnen, das zu sagen, Lord Caversham. Sie sollten öfters zu uns kommen. Sie wissen doch, dass wir jeden Mittwoch empfangen. Und Sie nehmen sich mit Ihrem Ordensstern so schön dabei aus. Ja, wir verstehen uns. Lady Marksley, Mrs. Chibbley. Guten Abend, liebe Gertrude. Es ist lieb von Ihnen, dass ich meine Freundin Miss Chibbley mitbringen darf. Zwei so reizende Frauen müssen sich kennenlernen. Ich glaube, Mrs. Chibbley und ich kennen uns. Ich wusste nicht, dass sie zum zweiten Mal geheiratet hat. Ach, heutzutage heiratet man doch so oft wie möglich, nicht wahr? Das gehört zum guten Ton. Haben wir uns wirklich schon gesehen, Lady Chilton? Ich kann mich nicht erinnern, wo das gewesen sein sollte. Ich bin so lange von England fort gewesen. Wir waren zusammen auf der Schule, Mrs. Chivilly. So? Waren wir? Von meiner Schulzeit habe ich so ziemlich alles vergessen. Ich weiß nur noch, dass sie scheußlich war. Das kann ich mir denken. Ich freue mich sehr, Ihren Gatten kennenzulernen, Lady Chilton. Seit er im Ministerium des Auswärtigen arbeitet, spricht man in Wien viel von ihm. Ich glaube kaum, dass Sie und mein Mann sehr viel Gemeinsames haben werden, diese Stimme. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ja, wir verstehen uns genau, dass wir dann. Guten Abend, Lady Markby. Haben Sie Sir John nicht mitgebracht? Nein, Sir Robert. Ich habe eine viel nettere Person mitgebracht als Sir John. Und wen denn, wenn ich fragen darf? Mrs. Chevely. Mrs. Chevely? Den Namen sollte ich doch kennen. Sie ist eben aus Wien gekommen. Dort steht sie. Darf ich Sie bekannt machen? Mrs. Chevely, Sir Robert Chilton brennt darauf, Sie kennenzulernen. Ich bin sehr erfreut, Sie in meinem Hause begrüßen zu dürfen. Unsere Attachés in Wien wissen kaum über etwas anderes, als über die bezaubernde Mrs. Chevely zu berichten. Ich danke Ihnen, Sir Robert. Eine Bekanntschaft, die mit einem Kompliment beginnt, ist von Bedeutung. Es hat sich übrigens eben herausgestellt, dass ich Ihre Frau schon von früher kenne. Wirklich? Ja, denken Sie. Sie hat mich eben daran erinnert, dass wir auf derselben Schule waren. Und ich erinnere mich jetzt auch daran, auch, dass sie stets den ersten Preis für sittliches Betragen erhielt. Und welche Preise haben Sie bekommen, Mr. Chevely? Das habe ich vergessen. Ich weiß nur, dass ich meine Hauptpreise erst später im Leben errungen habe. Doch glaube ich nicht, dass auch nur einer für sittliches Betragen darunter war. Hm. Was hat Sie eigentlich veranlasst, Ihr schönes Wien mit unserem düsteren London zu vertauschen, Mrs. Chevely? Oder ist die Frage vielleicht indiskret? Fragen sind nie indiskret. Antworten mitunter. Ich bin Ihretwegen gekommen, Sir Robert. Ich wollte Sie kennenlernen, um Sie um etwas zu bitten. Hoffentlich kann ich Ihnen dienen, Mrs. Chevely. Worum handelt es sich? Später. Sie sollen so schöne Bilder haben. Der verstorbene Baron Arnheim, Sie erinnern sich doch an ihn, erzählte mir immer von Ihren wundervollen Corots. Sie haben den Baron Arnheim gekannt? Sehr gut. Sie auch? Eine Zeit lang, gewiss. Ein wunderbarer Mann, nicht wahr? Lord Goring. Guten Abend, mein lieber Arthur. Mrs. Chevely, darf ich Ihnen Lord Goring vorstellen? Wir kennen uns schon. Nicht wahr, Lord Goring? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich meiner noch erinnern würden, Mrs. Shelley. Oh, mein Gedächtnis ist ausgezeichnet. Sie sind immer noch Junggeselle? Ich glaube, ja. Wie romantisch. Ich bin gar nicht romantisch, dazu bin ich noch zu jung. Die Romantik überlasse ich der älteren Generation. Darf ich fragen, ob Sie längere Zeit in London bleiben werden, Mrs. Shelley? Das hängt vom Wetter, von der englischen Küche und vor allem von Sir Robert ab. Oh, Sie wollen uns doch hoffentlich nicht in einen europäischen Krieg stürzen. Oh nein, dafür ist im Augenblick keine Gefahr. Kommen Sie, Sir Robert, zu Ihren Bildern. Bis später, Lord Goring. Bis später. Oh, Lord Goring, Sie kommen aber furchtbar spät. Haben Sie mich vermisst? Ja, schrecklich. Dann bedauere ich nicht, noch länger fortgeblieben zu sein. Ich liebe es, vermisst zu werden. Wie egoistisch von Ihnen. Ich bin in der Tat sehr egoistisch. Sie erzählen mir immer nur von Ihren schlechten Eigenschaften, Lord Goring. Ich habe Ihnen bis jetzt nur die eine Hälfte meiner schlechten Eigenschaften erzählt, Miss Mabel. Die andere Hälfte ist womöglich noch schlechter. Ich liebe Ihre schlechten Eigenschaften. Ich möchte nicht, dass Sie auch nur eine einzige davon verlieren. Wie nett von Ihnen. Sagen Sie, Miss Mabel, wer hat eigentlich Mrs. Chevalier hergebracht? Ich meine die Dame mit dem lilafarbenen Kleid, die eben mit ihrem Bruder aus dem Zimmer ging. Lady Markby, wenn ich nicht irre. Mir gefällt sie gar nicht. Damit beweisen Sie Ihren guten Geschmack. Wollen wir ein wenig tanzen, Lord Goring? Sehr gern. Kommen Sie ins Musikzimmer. Gut, gehen wir. Ihre schönen Bilder in Ehren, Sir Robert. Aber ich möchte mit Ihnen ein politisches Projekt besprechen, eine große finanzielle Transaktion. Was, mit mir? Das Ihnen sicher bekannte Projekt der argentinischen Kanalgesellschaft nämlich. Sie interessieren sich, wie ich weiß, für internationale Kanalpläne. Sie waren doch Lord Radleys Sekretär, als die englische Regierung die Mehrheit der Suez-Kanal-Aktien kaufte, nicht wahr? Gewiss. Der Suez-Kanal war für das englische Weltreich ein sehr großes und bedeutsames Unternehmen. Es hat uns den direkten Weg nach Indien gebracht. Das argentinische Projekt, von dem Sie sprechen, ist aber nur ein ganz alltäglicher Börsenschwindel. Eine Spekulation, das gebe ich zu. Eine kühne und großartige Spekulation. Aber ein Schwindel, Mrs. Chevalley. Sie können es mir glauben. Wir wollen die Dinge doch beim rechten Namen nennen, das vereinfacht die Sache. Ich hoffe nur, dass Sie kein Geld angelegt haben. Nun, Sie sind ja selber viel zu klug, um so etwas zu tun. Ich habe sogar viel Geld angelegt. Aber wer hat Ihnen denn so etwas Törichtes geraten? Ihr alter Freund. Was, mein Freund? Baron Arnheim. Ach so, ja, ich erinnere mich, dass er sich noch kurz vor seinem Tode in der Sache engagiert hatte. Es war seine letzte Leidenschaft. Ja, aber Sie haben noch nicht alle meine Kuros gesehen. Die schönsten hängen im Musikzimmer. Darf ich sie Ihnen nicht zeigen? Ich bin heute Abend nicht aufgelegt für silbernes Zwielicht, Sir Robert. Ich möchte geschäftlich mit Ihnen reden. Und zwar will ich ganz aufrichtig sein. Ich möchte, dass Sie den Bericht, den Sie dem Unterhaus in der Kanalsache vorlegen wollen, zurückziehen. Wie können Sie mir einen solchen Vorschlag machen, Mrs. Chevalley? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wenn Sie tun, was ich von Ihnen verlange, werde ich Sie glänzend bezahlen. Sie bezahlen? Ja. Ich verstehe wohl nicht ganz, was Sie meinen. Mein lieber Sir Robert, Sie sind ein Mann von Welt und haben vermutlich Ihren Preis, wie jeder heutzutage. Leider sind die meisten so schrecklich teuer wie ich zum Beispiel. Ich hoffe, Sie werden billiger sein. Ich darf Ihren Wagen rufen lassen, Mrs. Chevalley. Sie haben zu lange im Ausland gelebt, um noch wissen zu können, wie man zu einem englischen Gentleman spricht. Jedenfalls weiß ich so viel, dass ich mit einem Manne spreche, der den Grundstein seines Vermögens dadurch gelegt hat, dass er einem Börsenspekulanten ein Kabinettgeheimnis verkaufte. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich den eigentlichen Ursprung Ihres Reichtums und Ihrer Karriere kenne. Und dass ich auch den entsprechenden Brief besitze. Was für einen Brief? Den Brief, den Sie an Baron Arnheim geschrieben haben, als Sie noch Lord Radleys Sekretär waren. Den Brief, in dem Sie Baron Arnheim wissen ließen, er möchte Suez-Kanal-Aktien kaufen. Den Brief, der geschrieben wurde, 3 Tage bevor die Regierung ihren Aktienkauf tätigte. Das ist nicht wahr. Sie haben sicher geglaubt, er sei vernichtet worden. Oh nein, er ist in meinem Besitz. Und eben diesen Brief will ich Ihnen jetzt verkaufen. Der Preis dafür ist nicht mehr und nicht weniger als Ihre öffentliche Unterstützung des argentinischen Projektes. Die Angelegenheit, auf die Sie da anspielen, war nichts weiter als eine geschäftliche Spekulation. Das Unterhaus hatte das Gesetz noch gar nicht angenommen. Es hätte ebenso gut verworfen werden können. Lassen Sie uns doch die Dinge beim rechten Namen nennen. Das vereinfacht die Sache. Es war ein Schwindel, Sir Robert. Mrs. Chevalley. Sie haben Ihr Vermögen durch einen Kanal erworben und da ist es nur recht und billig, dass Sie mir und meinen Freunden helfen, das unsrige ebenfalls durch einen Kanal zu erwerben. Was Sie da vorschlagen, ist unmöglich. Sie haben vor Jahren etwas Skrupelloses getan. Jetzt müssen Sie dafür bezahlen. Früher oder später müssen wir alle für das bezahlen, was wir tun. Was Sie verlangen, ist unmöglich. Sir Robert, Sie kennen Ihre englischen Zeitungen. Nehmen wir einmal an, ich führe jetzt zu irgendeiner Redaktion und überließe ihr den ominösen Brief als Beweis für ihre Verfehlung. Was meinen Sie, wie diebisch man sich hier freuen würde, sie herunterzureißen, sie in den Schmutz zu ziehen? Sie wünschen also, dass ich den Bericht zurückziehe und für das argentinische Kanalprojekt die Möglichkeit eines Erfolges zugebe? Das sind meine Bedingungen. Mrs. Chevely, ich will Ihnen jede Summe Geld geben, die Sie verlangen, aber... Nicht einmal Sie sind reich genug, Sir Robert, um Ihre Vergangenheit zurückzukaufen. Kein Mensch ist dazu imstande. Trotzdem kann ich nicht tun, was Sie von mir verlangen. Gut, dann darf ich... Warten Sie einen Augenblick. Was haben Sie mir vorgeschlagen? Wenn ich Ihrem Wunsche nachkomme, würden Sie mir den Brief zurückgeben, nicht wahr? Ja, so ist es. Ich bin morgen Abend auf der Zuschauergalerie im Unterhaus. Sobald Sie die verabredete Auskunft gegeben haben, werde ich Ihnen den Brief aushändigen. Und zwar mit dem nettesten oder jedenfalls doch passendsten Kompliment, das mir gerade einfällt. Ich denke, ganz ehrlich zu spielen, Sir Robert. Man soll immer ehrlich spielen, wenn man gute Karten in der Hand hat. Sie müssen mir noch etwas Zeit lassen, mir Ihren Vorschlag zu überlegen. Die Sache verträgt keinen Aufschub. 3 Tage. Ich bedauere. Ich muss noch heute nach Wien telegrafieren. Bitte bleiben Sie noch einen Augenblick. Ich werde veranlassen, dass mir im Unterhaus eine entsprechende Frage gestellt wird. Danke. Ich wusste ja, dass wir ein freundliches Abkommen treffen würden. Nun, meine liebe Mrs. Chivley. Entschuldigen Sie mich, meine Damen. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten. Sir Robert ist doch ein sehr interessanter Mensch, nicht wahr? Das ist er. Er hat eine glänzende Laufbahn hinter sich und führt eine so mustergültige Ehe. Lady Chiltern ist eine Frau mit ganz vortrefflichen Eigenschaften. Leider muss ich aber gehen, meine Liebe. Soll ich Sie morgen abholen? Ich bitte darum. Wir könnten vielleicht um 5 Uhr im Hyde Park spazieren fahren. Aber gern. Gute Nacht, meine Liebe. Oh, da kommt ja Gertrud. Gute Nacht, meine liebe Lady Chiltern. Gute Nacht, Lady Marby. Ich habe einen entzückenden Abend bei Ihnen verbracht, Lady Chiltern. Es war sehr wichtig für mich, Ihren Gatten kennenzulernen. Warum wollten Sie eigentlich meinen Mann sprechen, Mrs. Chivili? Darf ich das wissen? Aber natürlich, Lady Chiltern. Ich möchte, dass Sir Robert sich für das argentinische Kanalprojekt einsetzt, von dem Sie zweifellos schon gehört haben. Ich fand ihn auch durchaus zugänglich, der Vernunft zugänglich, meine ich. Etwas sehr Seltenes bei einem Mann. Schon nach 10 Minuten hatte ich ihn gewonnen. Er wird morgen Abend im Unterhaus zugunsten der Sache eine Rede halten. Wir sollten eigentlich alle hingehen und ihm zuhören. Es wird eine Sensation werden. Wenn Sie sich nur nicht irren, Mrs. Chivili. Soweit ich ihn kenne, wird ein solches Projekt niemals die Unterstützung meines Mannes finden. Aber nein, ich irre mich nicht. Es ist alles abgemacht. Natürlich muss die ganze Sache für die nächsten 24 Stunden noch strengstes Geheimnis bleiben. Ein Geheimnis? Zwischen wem? Zwischen Ihrem Gatten und mir. Ihr Wagen ist vorgefahren, Mrs. Chevely. Oh, ich danke. Guten Abend, Lady Chiltern. Wollen Sie mich hinunter begleiten, Sir Robert? Jetzt, wo wir die gleichen Interessen haben, werden wir sicher die besten Freunde werden. Ein abscheuliches Frauenzimmer, diese Mrs. Chevely. Sie sollten zu Bett gehen, Miss Mabel. Aber Lord Goring! Mein Vater hat mir schon vor einer Stunde gesagt, ich solle zu Bett gehen. Ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen seinen Rat nicht weitergeben soll. Ich gebe einen guten Rat immer weiter. Warum schicken Sie mich eigentlich immer fort, Lord Goring? Kommen Sie, setzen Sie sich hier zu mir auf das Sofa. Wir können über alles sprechen, nur nicht über Kunstausstellungen und Mrs. Chevely. Oh, was liegt denn hier? Eine Diamantbrosche? Einer von unseren Gästen muss sie verloren haben. Ein schönes Stück. Finden Sie nicht? Doch. Würden Sie sie bitte mir überlassen? Es ist übrigens ein Armband. Aber nein, das ist eine Brosche. Man kann sie auch als Armband tragen. Ach. Mabel, ich habe eine Bitte an Sie. Ja? Erzählen Sie bitte niemandem, dass ich dieses Schmuckstück an mich genommen habe. Und sollte jemand nachfragen, so verständigen Sie mich bitte sofort. Das ist aber sonderbar. Ich habe diese Brosche vor Jahren jemandem geschenkt. Ach, Sie? Ja. Ach, da kommt Gertrud. Sicher will sie mich auch zu Bett schicken, da gehe ich lieber von selbst. Gute Nacht, Lord Goring. Gute Nacht, Miss Mabel. Gute Nacht, Gertrud. Gute Nacht, mein Kind. Was sagen Sie dazu, dass Lady Markby heute Abend Mrs. Chevely mitgebracht hat, Lord Goring? Tja, was soll man dazu sagen? Wenn ich nur wüsste, was diese Frau bei Ihnen zu suchen hat... Ich weiß es. Ja, im Vertrauen. Sie hat Robert für ein schwindelhaftes Projekt gewinnen wollen, dem sie selbst irgendwie nahesteht. Da hat sie sich in der Adresse geirrt. Natürlich. Sie ist ganz unfähig, einen Mann wie Robert zu begreifen. Das ist doch meine Meinung. Darf ich mich verabschieden, Lady Chiltern? Gute Nacht, Lord Goring. Du willst schon gehen? Bleib doch noch. Ich kann leider nicht. Ich habe versprochen, noch einen Sprung zu Hardlocks zu machen. Ich glaube, Sie lassen eine kirschrote ungarische Kapelle spielen, die kirschrote ungarische Musik zum Besten geben soll. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Gute Nacht, Arthur. Wie schön du heute wieder aussiehst, Gertrud. Robert, du wirst doch das argentinische Projekt nicht unterstützen. Das kannst du doch nicht. Wer hat dir denn das gesagt? Diese Frau, die Lady Markby mitgebracht hat. Diese Mrs. Chivilly, wie sie sich jetzt nennt. Ich kenne diese Frau. Wir haben zusammen dieselbe Schule besucht. Sie war lügenhaft und unehrlich. Der böse Geist für alle, die ihr Vertrauen schenkten. Aber das alles liegt doch viele Jahre zurück. Man darf doch niemand allein aus seiner Vergangenheit beurteilen. Die Vergangenheit ist das, was man wirklich ist. Sie ist das Einzige, wonach ein Mensch beurteilt werden kann. Dein Urteil ist sehr hart, Gertrud. Was soll es überhaupt heißen, dass sie dich dazu gebracht hätte, deinen Namen mit einer Sache zu verquicken, die du heute Morgen noch ein unehrliches und schwindelhaftes Projekt genannt hast? Ich habe mich da eben geirrt. Robert. Sagst du mir die volle Wahrheit? Warum stellst du mir diese Frage? Damit du sie mir beantwortest. Warum antwortest du nicht? Gertrud, die Dinge liegen im öffentlichen Leben nicht immer so einfach, wie du dir das vielleicht denkst. Wahrheit ist etwas sehr Schönes, aber Politik ist etwas sehr Kompliziertes. Man kann Leuten gegenüber gewisse Verpflichtungen haben, die irgendwann einmal eingelöst werden müssen. Der Politiker kommt ohne Kompromisse nicht aus. Kompromisse sind das Wesen der Politik. Kompromisse? Aber Robert, du sprichst heute so ganz anders als sonst. Ich weiß, dass es Männer gibt, berühmte Männer sogar, die Unehrenhaftes getan haben und dies in irgendeinem kritischen Augenblick nur dadurch verbergen können, dass sie eine neue unehrenhafte Handlung begehen. Gibt es in deinem Leben etwas Unehrenhaftes? Sag es mir. Sag es mir sofort damit. Damit? Damit wir uns trennen. Was, uns trennen? Ja, es wäre dann besser für uns. Es gibt nichts in meiner Vergangenheit, Gertrud, was du nicht wissen dürftest. Gott sei Dank. Ich war ja sicher, ganz sicher. Nicht wahr, du wirst Mrs. Chevely sofort schreiben, dass du ihr skandalöses Projekt nicht unterstützen kannst. Und falls du ihr irgendein Versprechen gegeben hast, wirst du es zurücknehmen. Ja, aber ich könnte es ihr doch persönlich sagen. Das wäre doch vielleicht besser. Nein, du darfst sie nicht wiedersehen. Diese Frau ist deiner nicht würdig. Du musst ihr schreiben, noch heute Abend schreiben. Dein Brief soll ihr beweisen, dass dein Entschluss unwiderruflich ist. Aber es ist doch schon Mitternacht. Aber das macht doch nichts. Sie muss wissen, dass sie sich in dir getäuscht hat und dass du nicht der Mann bist, der Niedriges und Unehrenhaftes tut oder auch nur duldet. Komm, schreib ihr gleich. Gut. Wenn du meinst. Milady befehlen. Sorgen Sie für einen Boten, Mason. Der Brief, den Sir Robert schreibt, muss sofort zum Carlton Hotel gebracht werden. Es bedarf keiner Antwort. Sehr wohl, Milady. Das ist eine fatale Sache, mein lieber Robert. Du hättest deiner Frau alles erzählen sollen. Geheimnisse für andere Leute Frauen zu haben, ist ein Luxus, der seinen Reiz hat und vielleicht auch notwendig ist. Kein Mann aber sollte ein Geheimnis vor der eigenen Frau haben. Ich konnte es ihr unmöglich sagen, Arthur. Ich hätte die einzige Frau verloren, die ich wirklich geliebt habe. Du hättest ihr vor Jahren schon alles sagen müssen. Na, glaubst du, sie würde mich geheiratet haben, wenn sie gewusst hätte, aus welcher Quelle mein Vermögen stammt? Wie konntest du dich nur für Geld verkaufen, Robert? Ich habe mich nicht für Geld verkauft. Ich habe den Erfolg zu teuer bezahlt, das ist alles. Wer hat dich damals eigentlich veranlasst, dieser unseligen Geschichte näher zu treten? Baron Arnheim. Eine dunkle Existenz. Aber nein, Arthur, im Gegenteil. Es war ein Mann von feinstem Gefühl und erlesenster Bildung. Einer der geistreichsten Männer, die ich je gekannt habe. Ich ziehe für alltags einen anständigen Dummkopf vor. Bei Lord Radley fing er eines Tages an, vom Wesen des Erfolges zu sprechen, als ob es sich dabei um eine exakte Wissenschaft handelte. Nur ein Vergnügen gäbe es, das des Genießens wert wäre. Nur eine Lust, der man niemals überdrüssig würde. Die Macht über die Menschen. Und nur das Geld vermöchte diese Macht zu geben. Eine ganz verfehlte Theorie. Mag sein, aber damals dachte ich nicht so. Und weiter? Auf dem Nachhauseweg sagte mir dann der Baron noch, dass er mich aufgrund geheimer Auskünfte zu einem sehr reichen Manne machen könne. Und als ob es so hätte sein sollen, wenige Tage später gingen wichtige geheime Dokumente durch meine Hände. Staatsdokumente? Ja. Ich hätte nie gedacht, Robert, dass du so schwach sein konntest. Schwach? Glaubst du wirklich, Arthur, dass nur Schwachheit der Versuchung unterliegt? Ich glaube es nicht. Ich glaube vielmehr, dass es Versuchungen gibt, die Stärke und Mut erfordern. Und ich hatte diesen Mut. Noch am selben Nachmittag schrieb ich an Baron Arnheim den Brief, den jetzt dieses Weib in Händen hat. Er verdiente bei dem Geschäft 750.000 Pfund. Und du? 110.000. Du warst mehr wert, Robert. Nein, Arthur, dieses Geld gab mir genau das, was ich brauchte. Macht über andere. Nach kurzer Zeit schon kam ich ins Unterhaus. Und da mich der Baron auch weiterhin in finanziellen Dingen beriet, hatte ich mein Vermögen nach 5 Jahren verdreifacht. Seitdem ist mir alles, was ich unternommen habe, geglückt. Du verachtest mich, Arthur. Du tust mir leid, Robert. Ich habe im Laufe der Jahre viel Schmerzensgeld bezahlt. Die von Baron Arnheim empfangene Summe habe ich doppelt und dreifach für wohltätige Zwecke ausgegeben. Für wohltätige Zwecke, du lieber Gott. Wie viel Schaden musst du damit angerichtet haben? Ich werde dir in dieser heiklen Sache natürlich auf jede Weise zu helfen suchen, Robert. Das weißt du. Ich danke dir, Arthur. Aber was soll ich tun? Kann man hier überhaupt etwas tun? Lass uns überlegen. Ein Geständnis würde gar nichts nützen. Außerdem dürftest du da niemals mehr Moral predigen. Und ein Mann, der dem großen Publikum nicht Moral predigen kann, ist in England als ernsthafter Politiker unmöglich. Ihm bliebe nichts weiter übrig, als Weinreisender oder Versicherungsagent zu werden. Ein Geständnis kommt also nicht in Frage. Das Einzige wäre also, die Sache durchzukämpfen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das sagen würdest, Robert. Die wichtigste Frage ist im Augenblick, wie ich die Intrigen der Chevalier pariere. Du kennst sie doch von früher. Ja. Gut? So wenig, dass ich mich mit ihr verlobte. Die Sache dauerte 3 Tage oder fast so lange. Und weshalb wurde die Verlobung aufgelöst? Das habe ich vergessen. Sag mal, Robert, hast du es schon mit Geld bei ihr versucht? Sie war früher in das Geld verliebt. Ich bot ihr jede Summe, die sie haben wollte. Sie lehnte ab. Das herrliche Evangelium des Goldes hat offenbar auch seine Grenzen. Ich werde eine chiffrierte Depesche an unsere Botschaft nach Wien senden. Vielleicht weiß man dort etwas über sie, irgendeinen heimlichen Skandal, den sie fürchtet. Ich glaube, Mrs. Chevalier gehört zu den Frauen, die einen neuen Skandal ebenso passend finden wie einen neuen Hut. Und denen nichts lieber ist, als beides jeden Nachmittag um 5 Uhr im Hyde Park spazieren zu fahren. Mrs. Chevalier schwärmt für Skandale. Zurzeit ist es ihre Tragödie, dass sie nicht genug davon zustande bringen kann. Wie meinst du das? Sie hatte gestern viel zu viel Puder aufgelegt und etwas zu wenig angezogen. Das ist bei einer Frau stets ein Zeichen von Verzweiflung. Immerhin wird es sich lohnen, nach Wien zu telegrafieren. Sobald ich etwas höre, werde ich dir Nachricht geben. Tu das. Im Übrigen würde ich keine allzu großen Hoffnungen darauf setzen, Mrs. Chevalier einzuschüchtern. Sie hat ihre sämtlichen Gläubiger überlebt. Und das beweist deine unheimliche Geistesgegenwart. Still, meine Frau. Guten Tag, Lord Goring. Guten Tag, Lady Chiltern. Sie bleiben doch zum Tee? Gern, Lady Chiltern. Und du, Robert? Ich bitte mich zu entschuldigen. Dringende Korrespondenz. Ach, du arbeitest zu viel, Robert. Lasst euch bitte nicht stören. Robert sieht wieder so müde aus. Finden Sie nicht auch, Lord Goring? Das Staatswohl und die öffentliche Moral? Beide sind anstrengend, Lady Chiltern. Aber bitte nehmen Sie doch Platz, Lord Goring. Danke. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ich möchte... Sie möchten mit mir über Mrs. Chevalier sprechen. Sie haben es erraten. Denken Sie nur, was sie gestern über das Kanalprojekt und meinen Mann gesagt hat, ist wirklich wahr. Robert hat ihr aber auf meine Veranlassung hin sofort einen Brief geschrieben und sein Versprechen zurückgenommen. Sein Name muss über jeden Tadel erhaben sein. Verzeihen Sie, Lady Chiltern, aber ich habe manchmal das Gefühl, als ob Sie in Ihren Lebensanschauungen doch ein wenig hart seien und als ob sie nicht immer die nötige Nachsicht übten. In jedem Charakter liegt nun einmal eine gewisse Anlage zur Schwäche. Wie meinen Sie das, Lord Goring? Nun, nehmen wir an, irgendeine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, mein Vater etwa, oder sagen wir Robert, hätte vor Jahren irgendetwas Törichtes getan, einen törichten Brief geschrieben. Wieso einen törichten Brief? Einen Brief, der ihn ernstlich kompromittieren könnte. Der Fall ist natürlich erfunden. Robert ist unfähig, etwas Törichtes oder gar etwas Schlechtes zu tun. Niemand ist unfähig, etwas Törichtes und niemand unfähig, etwas Schlechtes zu tun. Lord Goring? Ich glaube, man sollte nie vergessen, dass das Leben nicht ohne viel Nachsicht und ohne viel Liebe gelebt werden kann. Lady Chiltern, sollten Sie sich einmal in Bedrängnis befinden, es könnte ja sein, so wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Sie werden bei mir stets Rat und Hilfe finden. Aber Lord Goring, Sie sprechen ja ganz ernst. Ich habe Sie noch niemals so ernst sprechen hören. Ich bitte um Entschuldigung, Lady Chiltern. Es soll nicht wieder vorkommen. Ich liebe es aber sehr, wenn Sie ernst sind. Wie kannst du nur so etwas Furchtbares zu Lord Goring sagen? Warum soll er ernst sein? Erstens bringt er es überhaupt nicht fertig und zweitens würde es gar nicht zu ihm passen. Guten Tag, Lord Goring. Guten Tag, Miss Mabel. Ich hoffe, Sie werden heute so ausgelassen wie nur möglich sein. Ich möchte schon, ich muss aber leider gehen. Ausgerechnet, wenn ich hereinkomme? Wie schlecht erzogen Sie sind, Lord Goring. Das sowieso. Es ist schade, dass ich Sie nicht erzogen habe. Auch ich bedauere das sehr. Jetzt ist es vermutlich zu spät dazu. Dessen bin ich nicht so ganz sicher. Werden wir morgen früh ausreiten? Ja, um 10 Uhr. Vergessen Sie es aber nicht. Morgen früh um 10 Uhr im Hyde Park. Auf Wiedersehen, Miss Mabel. Ich darf mich verabschieden, Lady Chiltern. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen, Lord Goring. Gertrud, wir stellen bei Lady Basilton lebende Bilder. Der Triumph von irgendetwas, ich muss zur Probe. Ich hoffe aber, es wird mein eigener Triumph werden. Der einzige Triumph, der mich wirklich interessiert. Gertrud, Lady Markby und die grässliche Mrs. Chevely kommen die Treppe herauf. Chevely unmöglich. Doch, doch, ich verdrück mich gut bei. Ich wünschte, ich könnte das auch. Lady Markby, Mrs. Chevely. Meine liebe Lady Markby, wie nett von Ihnen, dass Sie mich besuchen. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Mrs. Chevely? Sie müssen entschuldigen, liebe Gertrud, dass wir stören. Wir möchten nur fragen, ob Mrs. Chevelys Diamantbrosche hier gefunden worden ist. Hier bei uns? Ja, ich vermisste sie sofort, als ich gestern Abend ins Carlton zurückkam. Ich kann sie eigentlich nur hier verloren haben. Einen Augenblick, ich werde den Diener klingeln. Milady Befehl. Was war es für eine Brosche, Mrs. Chevely? Ein sehr apartes Stück. Ein Geschenk. Eine Diamantschlange mit einem Rubin. Mason, ist in einem der Zimmer eine Diamantbrosche mit einem Rubin gefunden worden? Nein, Milady. Es hat wirklich nichts zu sagen, Lady Chiltern. Ich bedauere sehr, Ihnen lästig fallen zu müssen. Oh, das ist doch keine Belästigung. Es ist gut, Mason, Sie können den Tee servieren. Sehr wohl, Milady. Tee, Mrs. Chevely? Ja, wenn ich bitten darf. Tee, Lady Markby? Nein, ich danke, meine Liebe. Ich habe versprochen, Lady Brancaster noch auf 10 Minuten zu besuchen. Die Ärmste hat so großen Kummer. Ihre Tochter, wirklich ein gut erzogenes Mädchen, hat sich ohne zu fragen mit einem Unterpfarrer verlobt. Ein sehr, sehr trauriger Fall. Kennen Sie eigentlich Lady Brancaster, meine Liebe? Sehr wenig. Ist sie nett? Sie sieht wie das personifizierte Glück aus, wie alle dicken Frauen. Aber das ist nur Schein. Es gibt außer der Geschichte mit dem Unterpfarrer noch eine Menge anderer Tragödien in ihrer Familie. So, meine liebe Gertrud, jetzt werde ich Mrs. Chevely noch für eine Viertelstunde Ihrem Schutze anvertrauen. Oder wollen Sie im Wagen bleiben, während ich bei Lady Brancaster bin, Mrs. Chevely? Da ich gleichsam nur einen Kondolenzbesuch mache, werde ich mich nicht lange aufhalten. Ich hoffe, Mrs. Chevely wird noch ein wenig bleiben. Ich möchte mich gern noch ein paar Minuten mit ihr unterhalten. Sehr freundlich, Lady Chiltern. Aber natürlich, Sie werden allerlei angenehme Erinnerungen von der Schule austauschen wollen. Auf Wiedersehen, meine liebe Gertrud. Sehen wir uns heute Abend bei Lady Dunne? Robert und ich essen heute Abend zu Hause. Ich glaube nicht, dass ich später noch ausgehen werde. Sie essen zu Hause? Allein? Halten Sie das aus? Ach, Ihr Mann ist ja eine Ausnahme. Ich vergaß das. Meiner ist ein ganz gewöhnlicher Fall. Und nichts macht eine Frau so schnell alt, als wenn sie einen gewöhnlichen Fall geheiratet hat. Also, bis gleich, meine Liebe. Auf Wiedersehen, Gertrud. Auf Wiedersehen, Lady Markby. Eine wunderbare Frau, diese Lady Markby. Sie spricht mehr und sagt weniger als irgendeiner aus meiner Bekanntschaft. Sie ist der geborene öffentliche Redner. Mrs. Chivilly, ich möchte Ihnen ganz offen etwas sagen. Ich hätte Sie gestern Abend nicht in mein Haus geladen, wenn ich gewusst hätte, wer Sie eigentlich sind. Wirklich? Sie haben sich also in den vielen Jahren nicht im Mindesten verändert, Gertrud. Ich ändere mich nie. Hat Sie das Leben denn gar nichts gelehrt? Oh ja. Es hat mich gelehrt, dass ein Mensch, der schon einmal eine unehrenhafte Tat begangen hat, immer wieder ähnlich handeln wird und dass man deshalb solche Menschen meiden soll. Würden Sie diese erbauliche Regel ausnahmslos anwenden? Ja, ausnahmslos. Dann kann ich Sie nur bedauern, Lady Chiltern. Jedenfalls ist jeder weitere Verkehr zwischen Ihnen und mir ausgeschlossen. Darf ich Platz nehmen? Bitte. Wissen Sie, Gertrud, es stört mich nicht im Mindesten, dass Sie Moral predigen. Das tut man immer nur Leuten gegenüber, die man nicht leiden kann. Und Sie können mich nicht leiden, das weiß ich genau. Und ebenso genau weiß ich, dass ich Sie stets gehasst habe. Trotzdem bin ich hierher gekommen, um Ihnen einen Dienst zu erweisen. Wahrscheinlich einen ähnlichen Dienst, wie Sie ihn gestern Abend meinem Mann erweisen wollten. Gott sei Dank habe ich ihn davor bewahrt. Sie also haben ihn diesen unverschämten Brief schreiben lassen. Sie haben ihn dazu gebracht, dass er sein Wort gebrochen hat. Ja, ich... Dann müssen Sie ihn auch wieder dazu bringen, sein Wort zu halten. Ich gebe Ihnen bis morgen früh Zeit. Wenn sich Ihr Mann bis dahin nicht verpflichtet, das Projekt, an dem mir liegt, zu unterstützen... Ihre schwindelhafte Spekulation, meinen Sie? Nennen Sie es, wie Sie wollen. Das tut nichts zur Sache. Und wenn Sie klug sind, werden Sie veranlassen, dass er ohne weiteres tut, was ich von ihm will. Ich halte Ihren Mann in meiner hohlen Hand. Was kann mein Mann mit einer Frau wie Sie Gemeinsames haben? Meine liebe Gertrud, in dieser Welt gesellt sich Gleiches zu Gleichem. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Gerade weil Ihr Mann selbst ein Schwindler ist, passen wir so gut zusammen. Er und ich sind intimer als Freunde. Wir sind Feinde. Feinde, die nicht voneinander los können. Uns verbindet dieselbe Sünde. Wie können Sie es wagen, meinen Mann mit sich selbst in einem Atem zu nennen? Wie können Sie es wagen, ihm und jetzt mir zu drohen? Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind unwürdig, es zu betreten. Ihr Haus. Ein Haus, das mit betrügerischem Lohn gekauft wurde. Ihr Haus, sagen Sie. Fragen Sie ihn doch selbst, woher sein Vermögen stammt. Da steht er, der ehrenwerte Sir Robert. Vielleicht haben wir etwas zu laut geredet. Sie sollten sich dichtere Portieren anschaffen, Lady Chiltern. Oh, Robert. Nun? Lassen Sie sich von ihm erzählen, wie er einem Börsenmakler für Geld ein Kabinettgeheimnis verraten hat. Das ist nicht wahr. Robert, sag ihr, dass es nicht wahr ist. Sehen Sie ihn doch an. Kann er leugnen? Wagt er zu leugnen? Gehen Sie. Gehen Sie sofort. Jetzt haben Sie Ihr Meisterstück verbracht. Mein Meisterstück vielleicht. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Bis morgen Mittag gebe ich Zeit. Wenn bis dahin nicht geschieht, was ich verlange, wird die ganze Welt übermorgen Sir Robert Chilterns Geheimnis erfahren. Und die Folgen wissen Sie. Sir Robert befehlen? Begleiten Sie Mrs. Chevrolet hinaus. Sehr wohl, Sir Robert. Du hast ein Kabinettgeheimnis für Geld verkauft. Robert, sage mir, dass es nicht wahr ist. Lüge mich an, aber sage mir, dass es nicht wahr ist. Was diese Frau gesagt hat, ist wahr. Gertrud, lass mich dir die ganze Sache erklären. Nein, kein Wort mehr. Ich habe dich geliebt, Robert, habe dich angebetet. Die Welt erschien mir besser, weil du in ihr lebtest. Das Schöne schöner, das Gute wirklicher. Du bist mir alles gewesen. Der feste Halt, ohne den ich mich niemals zurechtgefunden hätte. Warum könnt ihr Frauen uns nicht lieben, wie wir sind? Mit unseren Vorzügen, aber auch mit unseren Mängeln. Oh, Robert. Du hast mich zu deinem Götzen gemacht. Und ich hatte nicht den Mut, mich dir meiner ganzen Schwäche zu zeigen. Das war mein Fehler, mein großer, unverzeihlicher Fehler. Ich weiß es und ich bereue es. Ach. Aber was soll jetzt werden? Was soll ich tun? Ich bin in den Händen dieser Frau. Niemand hilft mir da heraus. Nicht einmal du, die doch vor allen anderen dazu verpflichtet wäre. Wenn nicht in letzter Stunde noch etwas geschieht, bin ich verloren. Und weil du mir nicht hilfst, weil du mich anklagst und von dir stößt, durch deine Schuld, ja, durch dich, Gertrud, die ich wie niemand sonst auf der Welt geliebt habe. Er versteht mich nicht. Er versteht mich nicht. Mylord? Ist mein Knopflochbouquet fertig, Phipps? Jawohl, Mylord. Nett, Phipps, nett. Ich bin in London die einzige Person von so geringer Bedeutung, die mein anderes Bouquet im Knopfloch trägt. Jawohl, Milord, ich habe es bemerkt. Sehen Sie, Phipps, modern ist das, was man selbst trägt. Das Unmoderne tragen die anderen Leute. Jawohl, Milord. Ebenso wie schlechtes Benehmen das Benehmen der anderen Leute ist. Jawohl, Milord. Und Lügen die Wahrheit der anderen Leute. Jawohl, Milord. Die anderen Leute sind schrecklich. Die einzig mögliche Gesellschaft ist man selbst. Jawohl, Milord. Sich selbst zu lieben ist der Anfang einer lebenslangen Leidenschaft, Phipps. Jawohl, Milord. Phipps. Milord. Sie dürfen nicht glauben, dass mir das Bouquet so besonders gut gefiele, Phipps. Es macht mich ein bisschen zu alt. Ich bemerke in Milords Aussehen keinerlei Veränderung. Wirklich nicht, Phipps? Nein, Milord. In Zukunft für die Donnerstagabende ein trivialeres Bouquet, Phipps. Jawohl, Milord. Ich werde die Blumenhändlerin entsprechend instruieren. Sie hat dieser Tage in ihrer Familie einen Verlust erlitten. Oh. Vielleicht erklärt das den Mangel an Trivialität, den Milord am Bouquet tadelt. Es ist merkwürdig mit den niedrigen Klassen in England. Sie verlieren beständig ihre Verwandten. Jawohl, Milord. In dieser Beziehung sind Sie sehr glücklich. Keine Briefe, Phipps? Drei, Milord. In 20 Minuten meinen Wagen, Phipps. Jawohl, Milord. Phipps? Milord? Wann ist dieser Brief gekommen? Gleich nachdem Milord in den Club gegangen waren. Ein Bote hat ihn gebracht. Es ist gut. Lady Chilterns Handschrift auf Lady Chilterns rosafarbenem Briefpapier? Da bin ich aber neugierig. Ich bedarf des einzigen Freundes. Ich vertraue ihm. Ich komme zu ihm. Gertrud. Sie hat alles entdeckt. Arme Frau. Phipps? Milord? Heute Abend kommt eine Dame. Ich bin sonst für niemanden zu sprechen. Jawohl, Milord. Lord Caversham. Ich möchte wissen, warum die Väter immer zu unrechter Zeit kommen. Es freut mich unendlich, dich zu sehen, lieber Vater. Nimm mir meinen Mantel ab. Wird es sich auch der Mühe lohnen, Vater? Natürlich wird sich der Mühe lohnen. Wo ist dein bequemster Stuhl? Dort, Vater, am Kamin. Ich benütze ihn stets selbst, wenn ich Besuch habe. Danke. Hoffentlich zieht es bei dir nicht. Nein, Vater. Das soll mich freuen. Ich kann, wie du weißt, keinen Zug vertragen. Im Übrigen wünsche ich, ein ernstes Gespräch mit dir zu führen. Um diese Zeit, Vater? Es ist doch erst 10 Uhr. Eine vortreffliche Stunde also. Heute ist aber nicht mein Tag für ernste Gespräche, Vater. Was soll das heißen? Dass ich während der Saison nur am ersten Dienstag jeden Monats ernste Gespräche führe. Und zwar von 4 bis 7 und nicht nach 10 Uhr abends. Dann machst du eben heute Dienstag. Mein Arzt hat mir gesagt, ich dürfe nach 7 kein ernstes Gespräch mehr führen. Ich würde sonst im Schlafe sprechen. Im Schlafe sprechen? Das tut doch nichts. Du bist doch nicht verheiratet. Nein, Vater, das bin ich allerdings nicht. Ja, und gerade darüber wollte ich heute Abend mit dir sprechen. Es ist deine Pflicht zu heiraten. Alle gut angezogenen Männer sind heutzutage verheiratet. Du kannst doch nicht ständig deinem Vergnügen leben. Außerdem sind die Junggesellen nicht mehr modern. Sie werden nirgendwo gern gesehen. Du siehst doch, was dein Freund Robert Chiltern durch Rechtschaffenheit und Fleiß und durch seine vernünftige Ehe mit einer guten Frau erreicht hat. Warum nimmst du dir ihn nicht zum Vorbild? Ja, das ist wirklich keine schlechte Idee. Vielleicht werde ich das auch noch einmal tun, Vater. Ich werde dich morgen in deiner Wohnung aufsuchen, dann können wir über alles Mögliche sprechen. Darf ich dir in den Mantel helfen? Nein, danke. Ich habe mir vorgenommen, dir einmal gründlich meine Meinung zu sagen und werde das heute endlich tun. Leg meinen Mantel nur wieder hin. Gewiss, Vater, dann lass uns aber wenigstens in ein anderes Zimmer gehen. Du hast recht, es zieht hier scheußlich. Phipps? Milord. Ist es im Rauchzimmer schön warm? Jawohl, Milord. Komm, Vater, geh hier hinein. Du niest ja schon besorgniserregend. Du bist herzlos, sehr herzlos. Ich komme sofort nach, Vater. Phipps, gleich wird eine Dame kommen. Führen Sie sie in den Salon. Jawohl, Milord. Es handelt sich um etwas sehr Wichtiges. Jawohl, Milord. Auf keinen Fall darf heute Abend sonst noch jemand angenommen werden. Ich bin für niemanden zu Hause. Jawohl, Milord. Das wird sie sein. Wie lange soll ich hier noch auf dich warten? Ich komme, Vater, ich komme. Ist Lord Goring zu Hause? Jawohl, gnädige Frau. Milord bittet die gnädige Frau, ihn hier im Salon erwarten zu wollen. Milord wird sofort kommen. Lord Goring erwartet mich? Jawohl, gnädige Frau. Wissen Sie das bestimmt? Ganz bestimmt, gnädige Frau. Milord sagte mir, wenn eine Dame käme, sollte ich sie bitten, im Salon zu warten. Die diesbezüglichen Anordnungen Milords waren sehr genau. Milord ist im Augenblick noch mit Lord Caversham beschäftigt, gnädige Frau. Wie rührend. Wenn ich schon heiraten soll, mein lieber Vater, wirst du mir die Wahl von Zeit, Ort und Person doch sicher freistellen. Nein. Besonders die Wahl der Person. Das ist meine Sache. Du selbst würdest nur eine schlechte Wahl treffen. Und die gegenseitige Zuneigung, wie steht es damit? Zuneigung spielt zunächst keine Rolle. Die kommt später in der Ehe. Ja, ja, ja. In der Ehe kommt die Zuneigung erst dann, wenn man sich gründlich satt bekommen hat. Darf ich dir in den Mantel helfen, Vater? Du sprichst heute Abend wieder höchst albern und herzlos. Sehr herzlos. Verzeihen, Lord. Aber Phipps, seit wann unterbrechen Sie unaufgefordert ein Gespräch? Sir Robert Chiltern möchte eurer Lordschaft sprechen. Ich habe zunächst gesagt, dass eure Lordschaft nicht zu Hause sind. Dann, dass, wenn eure Lordschaft doch zu Hause wären, eure Lordschaft niemanden empfangen. Phipps hat wirklich alles getan, um mich abzuwimmeln. Oh, Lord Caversham. Ich bin glücklich, dass Sie meinem Sohn Ihr Vertrauen schenken, Sir Robert. Ersparen Sie ihm keine politische Lektion. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er eines Tages anfängt, sich um das Wohl Englands zu kümmern und eine Familie zu gründen. Ich würde nicht stören, Lord Caversham, wenn nicht ein wirklich sehr dringender Anlass mich hier... Aber ich gehe ja schon. Phipps, meinen Mantel. Den hast du doch schon an, Vater. Du bist herzlos, sehr herzlos. Es zieht schon wieder scheußlich von allen Seiten. Leb wohl, mein Junge. Auf Wiedersehen, Vater. Und gehen Sie nur scharf mit ihm ins Gericht, Sir Robert. Ich werde mein Möglichstes tun, Lord Caversham. Der Wagen ist vorgefahren, Eure Lordschaft. Na, kommen Sie, Phipps. Entschuldige, Robert, ich bin heute Abend so rasend beschäftigt, dass ich anordnen musste, für niemanden zu Hause zu sein. Ich bleibe nur 5 Minuten. Bitte nimm Platz. Meine Frau weiß alles. Das habe ich mir gedacht. Wieso? Ach, ich glaubte es dir anzusehen, als du hereinkamst. Wer hat es ihr denn gesagt? Mrs. Chevely selbst. Mhm. Aus Wien hast du noch nichts gehört? Doch, die Botschaft hat telegrafiert. Nun? Man weiß nichts Nachteiliges über sie. Was soll ich jetzt tun? Du liebst doch deine Frau, Robert. Mehr als irgendetwas anderes auf der Welt. Aber jetzt ist alles aus. Hat sie denn selber in ihrem Leben niemals eine Torheit, eine Unbesonnenheit begangen, dass sie dir jetzt verzeihen müsste? Meine Frau? Nie. Sie weiß überhaupt nicht, was Versuchung heißt. Sie ist erbarmungslos in ihrer Vollkommenheit. Sie liebt dich aber doch, Robert. Warum sollte sie dir nicht verzeihen? Vielleicht verzeiht sie dir schon in diesem Augenblick. Gott gebe es. Ich bin mir inzwischen klar geworden, was ich heute Abend im Unterhaus tun werde. Die Debatte über den argentinischen Kanal wird so gegen 11 beginnen. Was ist das? Oh, nichts. Im Salon ist doch etwas umgefallen. Nein, nein, da ist ja niemand. Natürlich ist da jemand. Das Licht brennt ja auch. Die Tür ist nur angelehnt. Irgendjemand hat uns belauscht. Du bist nervös, Robert. Ich sag dir doch, dass niemand im Salon ist. Komm, setz dich wieder. Lass mich nachsehen, Arthur. Wenn ich sage, dass dort niemand im Zimmer ist, muss dir das genügen. Nein, das genügt mir nicht. Ich verbiete dir, das Zimmer zu betreten. Komm, lass mich los. Es ist mir gleich, wer dort ist. Ich muss wissen, wer uns zugehört hat. Robert, begreife doch! Was hast du mir über die Anwesenheit jener Frau zu sagen, Arthur? Sie ist schuldlos, Robert. Ich schwöre es dir. Sie ist ein ruchloses Geschöpf, weiter nichts. Aber Robert, deinetwegen kam sie doch her. Nur um den Versuch zu machen, dich zu retten, ist sie hier. Sie liebt dich und niemanden sonst. Du bist wohl wahnsinnig. Was habe ich mit dieser Frau und was habe ich jetzt noch mit dir zu schaffen? Mag sie deine Mätresse bleiben. Ihr passt gut zueinander, du und sie. Aber es ist doch nicht wahr, Robert, beim Himmel, das ist doch nicht wahr. In ihrer Gegenwart will ich dir alles erklären. Komm, lass mich vorbei. Ihr habt mich schon genug belogen. Guten Abend, Lord Goring. Mrs. Chevely? Darf ich fragen, was Sie in meinem Salon gemacht haben? Gehorcht. Ich habe eine wahre Leidenschaft für das Horchen. Ich kenne nichts Spannenderes. Man erfährt dabei so seltsame Dinge. Sie sind hierher gekommen, um mir Robert Chilterns Brief zu verkaufen. Um Ihnen den Brief unter gewissen Bedingungen anzubieten. Ja. Haben Sie den Brief da? Nein, das nicht. Doch ist er, wenn nötig, schnell herbeizuschaffen. Und was soll er kosten? Wie lächerlich englisch Sie sind. Die Leute hierzulande glauben immer, dass ein Scheckbuch jedes Problem im Leben lösen kann. Nein, mein Lieber. Sie wissen doch, dass ich mehr Geld habe als Sie. Und mindestens ebenso viel, wie Ihr Freund Chiltern sich im Laufe der Jahre verschafft hat. Ich will überhaupt kein Geld. Was wollen Sie dann, Mrs. Chevely? Warum nennen Sie mich eigentlich nicht Sylvia? Ich kann den Namen nicht leiden. Früher haben Sie einmal anders gesprochen. Eben darum kann ich ihn heute nicht leiden. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Sie haben mich doch früher geliebt, nicht wahr? Ja. Und mich gebeten, Ihre Frau zu werden? Ja. Sie ließen mich dann allerdings laufen, als sie eines Tages bemerkten, dass der arme alte Lord Mortlake im Treibhaus zu Tenby allzu heftig mit mir zu kokettieren versuchte. Ja. Nun, ich habe das Leben im Ausland satt. Ich möchte nach London zurückkehren und hier ein großes Haus führen. Ich möchte gelehrte Politiker und Künstler bei mir sehen, überhaupt in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Und da habe ich mir Folgendes gedacht. Ich werde Ihnen Robert Chilterns Brief an dem Tag zurückgeben, an dem Sie mich heiraten. So? Ja. Ich werde Ihnen den Brief sogar schon jetzt geben, wenn Sie versprechen, mich zu heiraten. Schon jetzt? Das heißt, morgen. Ist das Ihr Ernst? Mein voller Ernst. Ich würde Ihnen aber ein sehr schlechter Gatte sein. Oh, gegen schlechte Gatten habe ich nichts einzuwenden. Ich habe Ihre schon zwei gehabt, Sie haben mich königlich amüsiert. Sie werden begreifen, dass ich keine große Lust habe, der Dritte im Bunde zu sein. Sie lehnen also ab? Ja. Dann hat sich die Situation Sir Robert Chilterns also nicht geändert. Wenn er das argentinische Projekt nicht unterstützt, werde ich ihn bloßstellen. Voilà, tu. Das wäre niederträchtig. Das Ganze ist ein Geschäft, weiter nichts. Dass Sie in das Haus einer der anständigsten Frauen gegangen sind, um Gift in Ihr Herz und Bitterkeit in Ihr Leben zu bringen, das ist es, was ich Ihnen nicht verzeihen kann. Das war scheußlich. Oh nein, ich bin nicht mit der Absicht zu Lady Chiltern gegangen, sie zu verhöhnen. Sie selbst hat mich durch ihr hochmütiges Benehmen dazu gebracht. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ein Schmuckstück, das ich irgendwo verloren habe, bei Chilterns gefunden worden sei. Das war alles. Eine diamantene Schlangenbrosche mit einem Rubin. Ja, woher wissen Sie das? Weil ich sie selbst gefunden habe. Ach. Leider vergaß ich dem Diener etwas davon zu sagen, als ich fortging. Sie liegt hier in diesem Fach. Dies ist doch die Brosche, nicht wahr? Ja, gewiss. Wie froh bin ich, sie zurückzubekommen. Sie war ein Geschenk. Ein Geschenk, so. Möchten Sie sie nicht anstecken? Aber gern, wenn Sie sie mir befestigen wollen. Bitte? Sie legen sie mir um den Arm. Ich wusste gar nicht, dass sie auch als Armband getragen werden kann. Das wussten Sie wirklich nicht? Nein, aber sie steht mir gut, auch als Armband. Ja. Nicht wahr? Sie wirkt heute sogar noch besser als damals. Damals? Wo denn? Vor 10 Jahren am Arm Lady Berkshires, der Sie sie gestohlen haben. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass Sie dieses Schmuckstück meiner Cousine Lady Berkshire gestohlen haben. Das ist nicht wahr. Der Verdacht fiel damals auf ein armseliges Dienstmädchen, das daraufhin mit Schimpf und Schande entlassen wurde. Ich habe das Ding gestern Abend sofort wiedererkannt. Es war nämlich ein Hochzeitsgeschenk von mir. Nun ist der Dieb erkannt. Er hat sogar selber gestanden. Das ist nicht wahr. Ich werde alles von Anfang bis zu Ende ableugnen. Ich werde sagen, dass dieses elende Ding niemals in meinem Besitz gewesen ist, dass ich es niemals gesehen habe. Hier haben Sie es zurück. Verdammt, ich bringe es nicht auf. Sie können das Armband nicht ablegen, bevor Sie wissen, wo sich die Feder befindet. Sie Flegel, Sie Feigling. Gebrauchen Sie doch nicht so hochtrabende Worte, sie bedeuten so wenig. Was wollen Sie jetzt tun? Meinem Diener klingeln. Er ist ein vortrefflicher Diener. Und wenn er da ist, werde ich ihn beauftragen, die Polizei zu holen. Die Polizei wozu? Damit die Berkshires sie gerichtlich verfolgen können. Dazu ist die Polizei doch da. Tun Sie das nicht. Verlangen Sie von mir, was Sie wollen. Geben Sie mir Robert Chilterns Brief. Nein, das nicht. Alles andere, nur das nicht. Gut, dann werde ich klingeln. Warten Sie. Lassen Sie mir doch Zeit zu überlegen. Geben Sie mir Robert Chilterns Brief. Ich habe ihn nicht bei mir. Ich werde ihn morgen schicken. Sie lügen. Geben Sie mir sofort den Brief. Hier ist er. Ist das auch der richtige? Ja. Überzeugen Sie sich. Ich werfe ihn in den Kamin. Eine kleine Flamme. Aus. Damit werden Sie nicht mehr Schicksal spielen. Wollen Sie mir bitte in den Mantel helfen? Mit Vergnügen. Danke. Ich werde Robert Chiltern nie wieder zu schaden versuchen. Glücklicherweise haben Sie dazu auch keine Gelegenheit mehr. Und selbst wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich es nicht tun. Im Gegenteil. Ich werde ihm jetzt sogar einen großen Dienst erweisen. Das freut mich zu hören. Sollten Sie so spät noch umlernen wollen? Ja. Ich kann unmöglich dulden, dass ein englischer Gentleman hintergangen wird. Wieso? Ich werde Robert Chiltern den Liebesbrief schicken, den seine Frau Ihnen heute geschrieben hat. Den Liebesbrief? Welchen Liebesbrief? Ich bedarf des einzigen Freundes. Ich vertraue auf ihn. Ich komme zu ihm. Gertrud. Sie Teufel! Geben Sie den Brief zurück! Was tun Sie da? Klingeln! Das sehen Sie doch! Mylord befehlen? Lord Goring hat geklingelt, damit Sie mich hinaus begleiten. Gute Nacht, Lord Goring. Das ist eine Kanaille. Aber sehr talentvoll. Gerettet? Wirklich? Großer Gott. Ich danke Ihnen, Lord Goring. Mrs. Chevely hat mir gestern Abend Roberts Brief übergeben und ich habe ihn verbrannt. Sie sind uns wirklich ein guter Freund. Lady Chiltern, es ist leider nicht alles so, wie es sein soll. Es gibt immer noch jemanden, der in großer Gefahr schwebt. Und wer ist das? Sie selbst. Ich? In Gefahr? Wie meinen Sie das? Sie haben mir gestern Abend einen Brief geschrieben, worin Sie meine Hilfe erbaten. Dieser Brief ist nicht mehr in meiner Hand. Mrs. Chevely hat ihn an sich genommen. Nun legt sie seinen Inhalt in ihrer Weise aus und will ihn an ihren Mann schicken. Ja, kann sie ihn denn anders auslegen, als er gemeint ist? Aber wieso denn? Reden Sie doch, Lord Goring. Sie befand sich gestern Abend im Salon neben meiner Bibliothek, ohne dass ich davon wusste. Ich war der Ansicht, dass Sie die Dame wären, die mir der Diener gemeldet hatte. Da kam Robert. Wir hatten gerade begonnen, über seine Angelegenheit zu sprechen, als nebenan im Salon ein Stuhl umfiel. Robert stürzte argwöhnisch geworden hinein und fand Mrs. Chevely. Wir hatten daraufhin einen schrecklichen Auftritt, weil ich immer noch meinte, Sie wären es gewesen, die er im Salon gesehen hat. Schließlich lief er in hellem Zorn davon. In der nun folgenden Auseinandersetzung zwischen Mrs. Chevely und mir gelangte sie in den Besitz ihres Briefes, das heißt, sie stahl ihn. Und wann geschah das alles? Um 22:30. Da kommt Robert. Sie müssen ihm jetzt sofort alles erzählen, Lady Chiltern. Ich lasse Sie allein. Wenn Sie mich brauchen, ich bin im Wintergarten. Robert, denke dir, Mrs. Chevely hat Lord Goring deinen Brief übergeben. Er ist schon vernichtet. Wirklich, Gertrud? Ja, Lord Goring hat es mir eben mitgeteilt. Dann bin ich außer Gefahr. Gott sei Dank. Ist Arthur noch da? Ja, im Wintergarten. Wie gut, Gertrud, dass ich gestern Nacht meine Rede im Unterhaus gehalten habe. Ich bin dem ganzen Kanalschwindel mit aller Energie zu Leibe gerückt. Ich glaubte bestimmt, dass ein öffentlicher Skandal die Folge sein würde. Aber es kam anders. Ja, es kam anders. Und nun, lass uns einmal in aller Ruhe überlegen, ob ich mich nicht doch lieber aus dem öffentlichen Leben zurückziehen sollte. Was meinst du? Ach ja, Robert, das solltest du tun. Da müsstest du aber auf vieles verzichten. Ist dir das klar? Ach, ich meine, es ist dabei auch vieles zu gewinnen. Möchtest du wirklich irgendwo ganz allein mit mir wohnen, weit weg von London? Vielleicht sogar im Ausland? Würdest du nichts vermissen? Nein, Robert. Und dein Ehrgeiz? Dein Ehrgeiz für mich? Wie steht es damit? Ich habe keinen anderen Ehrgeiz, als dass wir uns verstehen. Sie werden begreifen, dass ich mich nie wieder mit Ihnen unterhalten werde, Lord Goring. Leute, die ihr Rendezvous im Hyde Park schwänzen, sind einfach unmöglich. Wie recht Sie haben. Es freut mich, dass Sie das zugeben. Ich wünschte nur, Sie würden nicht so vergnügt dabei aussehen. Dafür kann ich nichts. Ich sehe immer vergnügt aus, wenn ich bei Ihnen bin. Ich habe Ihnen übrigens heute etwas Besonderes zu sagen, Miss Mabel. Wollen Sie mir vielleicht einen Heiratsantrag machen, Lord Goring? Nun ja, ich muss es zugeben. Wie nett. Das ist nämlich heute schon der zweite. Wäre es so unverschämt gewesen, schon vorher um Sie anzuhalten? Tommy Trefford natürlich. Während der Saison nimmt er immer den Dienstag und Freitag dazu. Heute hätte ich beinahe ja gesagt, weil Sie mich im Hyde Park versetzt hatten. Tommy Trefford soll zum Teufel gehen. Ich liebe Sie, Miss Mabel. Das weiß ich. Ich finde aber, Sie hätten das schon früher sagen können. Ich habe Ihnen doch genug Gelegenheit dazu gegeben. Seien Sie ernst, Mabel. Ich bitte Sie, seien Sie ernst. Ach, das sagt ein Mann dem Mädchen immer, bevor er es heiratet. Nachher sagt er dann ganz was anderes. Mabel, kannst du mich lieben? Ein wenig wieder lieben? Du dummer Arthur. Wenn du nur eine Ahnung von solchen Sachen hättest, würdest du doch längst wissen, dass ich dich anbete. Ganz London weiß das. Nur du nicht. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer fulminanten Rede von gestern Abend, Schildern. Ich komme eben vom Ministerpräsidenten. Sie sollen ins Kabinett eintreten. Ins Kabinett? Gewiss. Und man tut recht daran. Sie haben alles, was wir heute im politischen Leben so dringend brauchen. Einen ernsten Charakter und feste Grundsätze. Ich kann die Berufung nicht annehmen, Lord Caversham. Was sagen Sie da? Ich muss ablehnen. Ich habe die Absicht, mich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Sind Sie von Sinnen, Schildern? Einen Sitz im Kabinett ablehnen und sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen? Lady Schildern, Sie sind doch eine vernünftige Frau. Wollen Sie bitte verhindern, dass Ihr Mann eine so kapitale Dummheit begeht? Wollen Sie das bitte tun, Lady Schildern? Und zwar sehr energisch. Leider kann ich das nicht, Lord Caversham. Meiner Ansicht nach hat Robert vollkommen recht. Ich billige seinen Entschluss durchaus. Darf ich dazu auch etwas sagen? Oh, Lord Goring. Natürlich, kommen Sie. Lady Schildern, Sie müssen mir gestatten, einmal ganz ernst zu sprechen. Der Augenblick ist gekommen, da Sie wirklich der Hilfe bedürfen. Sie lieben Robert und Robert liebt Sie. Sie zerstören alles, wenn Sie ihn seiner glänzenden politischen Laufbahn entreißen und damit um die Möglichkeit bringen, seine Begabung zu nutzen und seinen Ruhm zu mehren. Aber mein Mann wünscht es doch selbst, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Im Augenblick vielleicht. Aber wissen Sie auch warum? Um Ihre Liebe nicht zu verlieren. Was er vorhat, ist ein Opfer um Ihretwillen. Merken Sie das nicht? Robert, was Lord Goring sagt, ist richtig. Ich glaube, wir sollten trotzdem bei unserem Entschluss bleiben. Nein, Robert. Wir sollten den Mut haben, von unseren Freunden zu lernen. Lord Goring hat recht. Arthur, es scheint, ich soll immer in deiner Schuld bleiben. Oh nein, das sollst du nicht. Ich habe eine Bitte. Du bist der Vormund deiner Schwester, Robert. Ich möchte sie heiraten und bitte um deine Einwilligung. Mabel? Ja? Mabel, bitte komm doch herein. Ja? Was heißt denn das? Du willst damit doch etwa nicht sagen, dass diese reizende junge Dame albern genug ist, deine Frau zu werden? Allerdings, Vater. Es ist serviert, Milady. Sie bleiben doch zum Lunch, Lord Caversham. Mit Vergnügen. Und nachher fahren Sie gleich mit mir zur Downing Street, Schildern. Sie haben eine große Zukunft vor sich. Ich wollte, ich könnte dasselbe von dir sagen, mein Sohn. Deine Laufbahn wird sich ausschließlich zu Hause abspielen. Das ist mir auch lieber, Vater. Und wenn du für diese junge Dame nicht ein idealer Gatte wirst, enterbe ich dich. Ein idealer Gatte? Ich weiß nicht recht, das klingt so nach Staub und Moder. Wie wünschen Sie ihn denn, Mabel? Mit ebenso viel Fehlern, wie ich sie selbst habe. Ich bitte zu Tisch. Ein idealer Gatte. Eine Komödie von Oscar Wilde, in der es um Ehre, Ehrgeiz, hohe Summen, niedrige Beweggründe und die spekulativen Sorgen der besseren Kreise im viktorianischen England ging. Die Rollen und ihre Sprecher waren Lord Caversham, Hans Mahnke, Lord Goring, Hans Quest, Sir Robert Chiltern, Gerd Brüdern, Lady Chiltern, Adelheid Seeg, Lady Markby, Edda Seipel, Lady Basselton, Lotte Bethke, Mrs. Marchmont, Rita Plum, Miss Mabel Chiltern, Maria Häusler, Mrs. Chevely, Anneliese Römer, Mason, Hans Treichler, Phipps, Kurt Norgall. Ferner wirkten mit Elfie Heilig, Charlotte Rodigast, Anni Steiner, Alice Pezina, Friedrich Mark, Charlotte Kunze, Hans Frommann, Karl-Heinz Bernhard und Günther Wille. Ton und Schnitt Walter Joost und Ingeborg Hasse. Übersetzung Karl Hagemann. Funkbearbeitung Werner Illing. Regie Claire Schimmel.